Kapitel 51. Das Gesetz der ersten Erwähnung. Das Gesetz der ersten Erwähnung besagt im Wesentlichen, dass die Stelle, an der ein bestimmtes Wort zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird, Aufschluss darüber gibt, wie das Wort im weiteren Verlauf der Bibel zu verstehen ist. In 1. Mose 6, 5 heißt es: Aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Hier wird das Wort Herz zum ersten Mal in der Bibel erwähnt. Es verdeutlicht, worum es beim Herzen geht und wodurch es geformt wird. Das wichtige Wort an dieser Stelle ist Trachten. Im Hebräischen kommt dieses Wort aus der Wortwurzel, aktiv Gedanken bilden, Überlegungen anstellen. Wenn wir diesen Gedanken nachgehen, formen sie unser Herz, Charakter. Das wiederum bestimmt unser Handeln. Das gleiche hebräische Wort wird benutzt, wenn der Töpfer den Ton zu einem Gefäß formt. Was bedeutet es denn ganz praktisch, wenn wir davon reden, dass das Geld keinen Raum in unseren Herzen, sondern nur in unserem Portemonnaie einnehmen soll? Das heißt, wenn Geld unsere Herzen erobert hat, haben wir in uns Gedanken entwickelt, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es können Gedanken sein, in denen wir nach mehr Geld trachten, nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, oder in denen wir zuerst nach Geld trachten anstatt nach seinem Reich und vieles mehr, worüber ich später noch sprechen werde. Wenn wir unsere Gedanken in diese Richtung laufen lassen, anstatt darüber nachzudenken, was das Neue Testament über unsere Haltung in Bezug auf Finanzen zu sagen hat, werden es unsere eigenen Gedanken sein, die unsere Herzen formen und unsere Entscheidungen und Handlungen hervorbringen. Du kannst ein Herz haben, das Gott in allen Bereichen total hingegeben ist, außer in einem. In diesem einen Bereich hat es sich ihm nicht untergeordnet. Für viele Christen ist es ganz normal, so zu leben. Aber Gott hat uns im neuen Bund ein neues Herz verheißen. Wenn Gott uns ein neues Herz gegeben hat, wieso können dann Geld und materielle Dinge noch immer einen Raum in unseren Herzen haben? In Hebräer 8, 10 heißt es: Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Als wir errettet wurden, wurden wir zu einer neuen Schöpfung in Jesus Christus. Unser Geist wurde total neu geschaffen. Gott hat uns auch ein neues Herz gegeben, in das er seine Gesetze geschrieben hat. Wir haben eine neue Leidenschaft und Liebe für ihn verspürt. Wir wollten ihm alles geben. Wir waren bereit, ein aufopferungsvolles, selbstloses Leben für ihn zu leben. Aber oftmals machen wir das Werk, das er schon in unseren Herzen getan hat, rückgängig, indem wir unser Herz mit unseren eigenen Gedanken füllen und es dadurch wieder verformen. Deshalb müssen wir auf unser Herz besonders achten. Sprüche 4, 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Alle Entscheidungen, die du im Leben triffst, entspringen deinem Herzen. Wenn Geld für dein Herz wichtig ist, wirst du viele Entscheidungen treffen, die nicht mit dem Willen Gottes und seinen Herzenswünschen übereinstimmen. Du wirst nie wirklich frei sein in deinem Herzen. Und du wirst nie die Fülle von Gottes Segnungen in ihrem ganzen Umfang genießen können. In Sprüche 16,1 heißt es: Die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen, aber die rechte Antwort der Zunge kommt von dem Herrn, indem du über Schriftstellen nachdenkst, die dir vielleicht sogar unbequem erscheinen, wie zum Beispiel nicht nach Reichtum zu trachten, entwickelst du in deinem Herzen den Gedanken, dass Reichtümer keinen Raum in deinem Herzen haben, und bereitest es dadurch vor, richtige Entscheidungen zu treffen.